wir sind allein. Niemand muss mehr bei uns sein. Weit verreist. Was für uns gar nichts heißt. And the answer is yes. The answer is yes. The answer is yes. Yes, yes. And the answer is yes. The answer is yes. The answer is yes, yes, yes. Was auch passiert, wir sind verschränkt. Wir drehen uns wie ferngelenkt. Wir wissen, was der andere denkt, weil einer an dem anderen hängt. Schneller als Licht. Doch was ihr vermisst.